إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك شوستا in unserer Unterrichtsreihe über die Eigenschaften des Salaf. Wir haben jetzt 2 Wochen keinen Unterricht gehabt. Inshallah wird auch dieser Unterricht erstmal der letzte Unterricht sein, bis in ein, zwei Monaten, weil ich inshallah Prüfungen habe im Dezember, und ich brauche den kompletten Monat, damit ich richtig durchbauen kann. Inshallah, macht Dua für mich. Und wir werden inshallah heute aber die Eigenschaften des Salaf abschließen, obwohl natürlich die Eigenschaften des Salaf viele waren. Sie haben sehr viele tugendhafte Eigenschaften gehabt, sehr viele rechtschaffene Eigenschaften gehabt, die wir uns aneignen können. Und wir können monatelang über die Salaf al-Salih, über unsere rechtschaffenen Vorfahren, die Sahaba al-Tabi'in, über die Madahib Gelaten und so weiter, können wir reden. Aber inshallah reichen diese Worte, die wir bis jetzt gemacht haben, auf dass wir unseren Charakter verbessern, bi'idhnillahi ta'ala. Eine Eigenschaft, die wir uns natürlich aneignen sollten, ist die Demut, al-Khushu. Und eine Eigenschaft des Salaf war, dass ihre Khushu immer zunahm. Sie bemühten sich, in ihrem Khushu, in ihrer Demut zu steigern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist die jenseitige Wohnstätte. Wir bestimmen sie für diejenigen, die weder überheblich auf der Erde waren, noch Unheil begehren. Und das Ende gehört den, also der Ausgang dieses Paradies, diese Wohnstätte gehört den Gottesfürchtigen. Surat al-Qasas ist das. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Der ein Atomkörnchen Hochmut in seinem Herzen hat, wird nicht ins Paradies eingehen. Und sie wussten diese Hadithe und sie wussten diese Aussagen und sie verinnerlichten diese Aussagen. Und deswegen haben sie genau das Gegenteil getan. Das Gegenteil von Hochmut, von Überheblichkeit, ist Demütigkeit. Demütig gegenüber demjenigen zu sein, der all dies erschaffen hat. Abu Muslim al-Khawlani rahimullah sagte, nur ein Niederträchtiger ist hochmütig und nur der Niedrige gibt an. Und keiner ist eifrig in Falschheit, außer dem, der von niedrigem Ursprung ist. Subhanallah. Nur ein Niederträchtiger ist hochmütig und nur der Niedrige gibt an. Nur diese Leute haben es nötig, hochmütig zu sein und anzugeben. Er sagt, und keiner ist eifrig in Falschheit, außer dem, der von niedrigem Ursprung ist. Subhanallah. Abu Huraira radiallahu anhu pflegte während seiner Zeit als Emir von Medina, Abu Huraira war angesetzt als Emir von Medina, zu den Zeiten vom Kalifen Marwan, Rahimullah, ein Bündel Holz auf seinem Kopf zu tragen, während er sich einen Weg zu bahnen versuchte. Und dann sagte er, macht etwas Platz, damit euer Emir durch kann. Macht etwas Platz, damit euer Emir durch kann. Aber schaut mal, wie er das gemacht hat, subhanallah. Er hat sich Bündel Holz wie ein Sklave auf dem Kopf gemacht, der etwas trägt für seinen Diener. Er hat sich selber niedrig gemacht, um demütig zu sein. Und dann hat er sich über sich selbst lustig gemacht, sozusagen, indem er sagt, er macht etwas Platz, damit euer Emir durch kann. Subhanallah. Aber Ayyub as-Sakhithyani, rahimullah, sagte, der Gelehrte sollte Erde auf seinen Kopf schmeißen, aus Demut vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Der Gelehrte sollte Erde auf seinen Kopf schmeißen, aus Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Das waren die Eigenschaften von diesen Gelehrten. Al-Hasan al-Basri erwähnte den Vers, diejenigen, die maßvoll auf der Erde untergehen bis zum Ende, und sagte, die Gläubigen werden hier beschrieben. Bei Allah Ihre Augen, ihre Ohren, ihr Körper werden demütig, bis die unwissenden Personen sie für krank halten. Subhanallah, alaikum salam. Er sagte, die Gläubigen werden hier beschrieben, diejenigen, die die Maß auf der Erde umhergehen. Herr Maßvoll. Und dann sagt er, bei Allah, ihre Augen, ihre Ohren und ihr Körper werden demütig, bis die unwissende Person sie für krank hält. Aber ich schwöre bei Allah, dass sie nicht krank sind, sondern vielmehr sind sie Inhaber wahrer Herzen. Ihr Wissen über das Jenseits hat sie von dieser Welt abgehalten. Sie pflegten zu sagen, alles Lob gebührt Allah. Ha? Alhamdulillah, der die Traurigkeit von uns genommen hat. Ha? Der die Traurigkeit von uns genommen hat. Ich schwöre bei Allah, sagt Al-Hasan weiter, ich schwöre bei Allah, dass sie nicht traurig werden durch das, was die meisten Leute traurig macht. Die Furcht vor dem Feuer brachte sie zum Weinen. Die Furcht vor dem Feuer brachte sie zum Weinen. Subhanallah. Eine wichtige Eigenschaft. Demut. Demütig zu sein. Subhanal Malik. Eine weitere Eigenschaft, ja, für die Brüder und Schwestern, falls ihr auf der Webseite nicht hören, ihr könnt inshallah noch im Portal rein. Kein Problem, inshallah. Mal beides an. Eine weitere Eigenschaft, der Salafus Salih, der frommen rechtschaffenen Vorfahren, war keine gute Sache zu vernachlässigen. Ja? Keine gute Sache zu vernachlässigen. Sie dachte nicht, dass sie irgendwelche freiwilligen Taten hatten, denn Taten werden freiwillig, wenn man die Pflichttaten verrichtet hat. Wie Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Gesandten sagte, und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit zusätzlich für dich. Ja, um was zu tun? Um freiwillige Gebete zu beten. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sehe keine gute Tat als gering an, selbst das Treffen deines Bruders mit einem Lächeln. Sehe keine gute Tat als gering an, selbst das Treffen eines Bruders mit einem Lächeln. Ja. Das heißt, du sollst jede Kleinigkeit tun, auch wenn du sie tust. Und wir hatten schon vorher durchgenommen, dass man sich selber aber trotzdem klein sehen soll oder seine Taten einem nicht reichen soll. Und das ist nicht das Gleiche. Man sollte keine gute Tat, die es gibt, auch wenn sie noch so klein ist, wie zum Beispiel das Lächeln, sie sagen ja, das ist nicht wert, sondern man soll sie machen. Ja, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein gutes Wort ist ein Almosen, ja, oder es ist eine Sadaqa. Wenn du ein gutes Wort sagst, ein rechtschaffenes Wort, ein Wort, das die Herzen erfreut, ein Wort, das gut ist für jemanden, zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deinen Brüdern, zu deinen Schwestern, dann ist das eine Sadaqa. Al-Hasan al-Basri, Rahimullah, pflegte gute Taten in Fülle zu verrichten, während er sagte, für solche wie mich gibt es keine freiwilligen Taten. Für solche wie mich, Subhan Hasan al-Basri, der Alim in seiner Zeit, von den Atba Tabi'in, sagte, für solche wie mich gibt es keine freiwilligen Taten. Die freiwilligen Taten sind stattdessen für den, der seine Pflichttaten erfüllt hat. Subhanallah, er hat sich selbst als jemand bezeichnet, der seine Pflichttaten nicht hinterherkommt. Subhanallah, Gelehrte, Ulama, das hat sich ausgemacht. Salman al-Farisi, radiallahu anhu, sagte, derjenige, der viele freiwillige Taten macht und gleichzeitig seine Pflichttaten nicht vervollständigt, ist wie ein Händler, der sein Kapital verloren hat, ist wie ein Händler, der sein Kapital, sein Vermögen verloren hat, aber immer noch versucht, Gewinn zu machen. Subhanallah. Yunus ibn Ubayd, rahimullah, sagte, wer die freiwilligen Taten gering achtet, hat die Pflichttaten gering geachtet. Subhanallah. Subhanallah. Wer die freiwilligen Taten gering achtet, hat die Pflichttaten als gering achtet. Subhanallah. So wisse dies, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Mehre deine freiwilligen und rechtschaffenen Taten und werde nicht gelangweilt davon. Und wenn du das getan hast, dann denke nicht, dass dein verpflichtenden Dank erfüllt hast für auch nur einen einzigen Augenblick oder für eine einzige Gnade, die dir Allah gebührt. Allah subhanahu wa ta'ala gebührt alles Lob. Ja, und bemühe dich in guten Taten und sehe keine Tat als mickrig an, sie zu tun, sondern tue jede kleine Tat, auch wenn es nur ein Lächeln ist, dass du deinem Bruder, deine Schwester ins Gesicht gibst. Eine andere Eigenschaft des Salaf al-Salih war, sich seiner Sündhaftigkeit bewusst sein. sich seiner Sündhaftigkeit bewusst sein und immer wieder Istighfar vergeben, bei Tag und Nacht, bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Dies aufgrund ihrer Erkennung, dass sie nicht frei von Sünden sind. Selbst in ihren guten Taten nicht. So suchten sie die Vergebung aufgrund der Fehler oder Mängel in Bezug auf Ehrfurcht, Demut, Gebet und so weiter, die sie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verrichteten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat Nur, wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohlergehen möge. Auf dass es euch wohlergehen möge. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, ich bitte Allah um Vergebung und bereue zu ihm mehr als 70 Mal am Tag. Mehr als 70 Mal am Tag. Der Gesandte Allahs, dem seine Sünden vergeben wurden, die Vergangenen und die Kommenden, alles wurde ihm vergeben. Er bittet um Vergebung. Wie ist das mit uns, liebe Geschwister? Wir müssen erst recht um Vergebung bitten. Wir müssen erst recht um Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala weinen. Ja, wir müssen so oft es geht, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Subhanallah. Einer der Salaf sagte, wer nicht bereut am Morgen und Abend, also wer nicht am Morgen und am Abend bereut, ist von den Ungerechten. Allah sagt, und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Surat Hujurat. Und wer nicht bereut, wer nicht zu Allah zurückkehrt, wer nicht Istighfar macht, das sind die Ungerechten. Yahya ibn Mu'adh, rahimullah, pflegte zu sagen, ein Fehler nach Reue ist hässlicher als 70 Fehler davor. Ein Fehler nach der Reue ist hässlicher als 70 Fehler davor. Sufyan ibn Uyayna rahimullah wurde gefragt, was sind die Zeichen einer aufrichtigen Reue? Was sind die Zeichen einer aufrichtigen Reue? Er sagte, vier Dinge. Zeichen, wenn deine Reue aufrichtig war, wenn du sie aufrichtig gemacht hast, dann hast du vier Zeichen, dass sie aufrichtig war. Erstens, wenig von dieser Welt nehmen. Zweitens, eine demütige Seele, dass deine Seele demütig wird endlich. Drittens, viele Wege suchen, um Allahs Nähe zu erlangen, mit Gehorsam. Und seine eigene Fehlerhaftigkeit und Bedeutungslosigkeit darin sehen. Nochmal, erstens, wenn man ein Zeichen, dass die Reue aufrichtig war, ist, dass man sich der Dunya mehr abgeschottet hat, also mehr abgesprochen hat. Zweitens, dass deine Seele demütiger geworden ist. Drittens, dass du mehr Wege suchst, dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Und viertens, dass du erkennst, wie sündhaft, wie fehlerhaft du bist und du eigentlich ein Nichts bist, sozusagen. Subhanallah. Und diese Erkenntnis kommt nur bei Gelehrten. Subhanallah Malik. Fudail ibn Iyad rahimullah sagte zu den Mujahideen, bevor sie in den Dschihad zogen, macht Tauba, denn sie hält euch ab, was Schwerter nicht können. Sie hält von euch ab, was Schwerter nicht können. Tauba ist gewaltiger. Tauba zu machen, ist gewaltiger als den Dschihad zu ziehen. Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, pflegt zu sagen, sitze mit denen, die oft Reue machen, denn sie haben die weichsten Herzen. Subhanallah. Sitze mit denen, die oft Reue machen, denn sie haben die weichsten Herzen. So erkenne, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, diese Sache und mehre deine Bitte um Vergebung, solange du auf dieser Welt bist. Da der Zorn des Erhabenen, da es den Zorn vom Erhabenen löscht, denke nicht, dass wenn du deine Taten verrichtest, die Sünden wegwaschen, dass dir wirklich vergeben wurde. Denn diese Taten können Bedingungen haben, die du nicht erfüllt hast. Verstehe, dass ein Gläubiger nicht im wahren Sinn glücklich wird, bis er ins Paradies eintritt. Und alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Eigenschaft des Salafus Salih, liebe Geschwister, ist natürlich die wichtigste Eigenschaft, die gewaltigste Eigenschaft, was unsere Umma ausgezeichnet hat. Die Ummas, die die Gemeinschaften vor uns nicht hatten. Die Propheten hatten diese Eigenschaft. Doch wir wurden mit dieser Eigenschaft ausgezeichnet, gekennzeichnet. Das Gute gebeten und das Schlechte verbieten. Subhanallah, manche Leute denken, dass diese Aufgabe nur für jemanden ist, der frei von Sünden ist. Doch das ist eine falsche Annahme. Wenn jeder sich von Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten fernhalten würde, bis er sich zuerst selbst völlig kontrolliert hat, dann würde niemand mehr übrig bleiben, um diese Aufgabe zu übernehmen. Ja? Es ist sehr wichtig. Jemand, der sich Mühe gibt in seiner Religion, oder zumindest soll er das Gute gebieten und das Schlechte verbieten in den Sachen, die er schon einhält. Wenn er schafft, das Gebet einzuhalten und er sieht einen, der schafft es nicht, dann gebiete ihm das Gute. Wenn er schafft, nicht zu rauchen und ein anderer schafft es nicht, so verbiete ihm das Schlechte. Beispiele. Einer der Salaf sagte, wenn Sünder Ungehorsame nicht korrigieren können, dann wer nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann den Ungehorsamen korrigieren? Subhanallah. Denn wir sind alle Sünder. Ja, keiner ist sündenfrei. Der letzte Sündenfreie war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Wer dann soll dann die anderen ungehorsamen Leute korrigieren, wenn nicht die Ummah Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft und das Rechte gebietet, das Verwerfliche verbietet, jene sind es, denen es wohl ergehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft für die Menschen, die hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wobei der Glaube natürlich zuerst kommt. Aber hier wurde in diesem Vers wurde die Gewaltigkeit von dieser Sache uns offenbart. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch etwas Verabscheuungswürdiges sieht, so soll er es mit seiner Hand verändern. Wenn er das nicht kann, mit seiner Zunge. Und wenn er das nicht kann, mit seinem Herzen. Ja, Dua dagegen und hassen mit seinem Herzen. Und das ist die schwächste Art des Glaubens. Der Hadith ist bekannt. Der Hadith ist ein Muslim. Hudayfa ibn al-Yaman rahimullah sagte, es wird eine Zeit kommen, wo Versammlungen wie Kadaver, wie Kot, Ausscheidungen sein werden. Was ihnen lieber sein wird, als das Sitzen mit einem Gläubigen, der ihnen das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Subhanallah. Und das ist unsere Zeit. Die Leute rennen weg, rennen zu Versammlungen, Partys, Diskos, Versammlungen, die einen nur schaden und vom Jenseits entfernen und zum Diesseits bringen. Und einen Menschen, einen Mu'min, einen Gläubigen, der ihnen das Gute gebietet und Schlechte verbietet, und auch wenn er etwas strenger ist, ja, von dem laufen sie weg. Subhanallah. Sufyan al-Thawri wurde gefragt, soll eine Person das Gute gebieten, wenn sie weiß, dass der andere sie ablehnen wird? Er sagte ja, so dass sie in den Augen Allahs entschuldigt ist. Ja, wenigstens kannst du sagen, ja Allah, ich habe ihn gewarnt. Ja, und er kann nicht sagen, ja Allah, er hat mich nicht gewarnt. Malik ibn Dinar sagte, das Gute ist weinend von dannen gezogen und das Schlechte ist lachend hergekommen. Dann sagte er in einem Gedicht, er sagte, die Leute, die durch ihr Verlangen Gutes zu tun geführt wurden, sind gegangen. Die jedes einzelne Schlechte korrigiert hatten. Ich bin zurückgeblieben unter einer späteren Generation, die einander lobt. So sagt ein blinder Mann zu einem anderen, so sagt ein blinder Mann nicht zu einem anderen, du bist blind. Subhanallah. Subhanallah. Lass diese Qualitäten in deiner Vorstellung an deinen Augen vorbeiziehen und schaue, ob du zu denen gehörst, die das Schlechte verbieten und das Gute gebieten. Ob du zu denen gehörst, die Allah wirklich lieben. Ob du diese Liebe zum Islam und zu Allah und seinen Gesandten hast. Oder ob du diese Sache verlassen hast. Eine weitere Eigenschaft und unsere vorletzte oder drittletzte für heute und abschließend zu unserem Buch ist, dass man nicht stolz sein soll auf seine eigenen Taten. Die Eigenschaft des Salaf, dass man nicht stolz sein soll auf seine eigenen Taten, sondern man sollte seine eigenen Taten als mangelhaft ansehen und sich immer mehr bemühen. Mutarrif ibn Abdullah Rahimullah sagte, es ist mir lieber, die Nacht schlafend zu verbringen und reuevoll aufzuwachen, als die Nacht im Gebet stehen zu verbringen und stolz auf mich selbst aufzuwachen. Subhanallah. Das ist eine wichtige Sache. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, viele Leute sagen, ja, mashallah, ich bete Qiyam al-Layl, so und so viele Raka jede Nacht und erzählen das noch rum. MashaAllah, dass man das überhaupt jemand bietet, aber es ist besser, wie Ibn Abdullah eben sagt dir, es ist besser für dich, dass du die Nacht schläfst und dann reuevoll aufstehst. Sozusagen du schämst dich, dass du nicht, die Nacht nicht gebetet hast, anstatt die Nacht betest und dann aufstehst voller Stolz und Hochmut. Hasan al-Basri pflegt zu sagen, wenn die Taten des Sohn Adams gut wären, hätte er sich selbst zerstört durch den Stolz. Stattdessen stellt ihn Allah auf die Probe, indem er ihm seine Mangelhaftigkeit aufzeigt. Subhanallah. Wenn die Salaf gelobt wurden, pflegten zu sagen, Allah, O Allah, belange mich nicht für das, was sie über mich sagen. Vergib mir das, wovon sie nichts wissen, und lass mich besser sein als das, was sie vermuten. Und man führt diese Dua auf Abu Bakr radiallahu anhu zurück. Ja, wenn jemand dich lobt und du bist rechtschaffen und demütig, dann sagst du, O Allah, ja, belange mich nicht für das, was sie über mich sagen. Vergib mir das, wovon sie kein Wissen haben, ja, und lass mich besser werden als das, was sie vermuten. Subhanallah. Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pflegte zu bitten, O Allah, ich suche deinen Schutz vor dem Schlechten, was sie sagen, und ich suche deine Vergebung für das, was sie nicht wissen. Entschuldigung. Bishr al-Hafi, rahimullah, pflegte zu sagen, wenn du eine Person siehst, die stolz auf ihr Wissen und auf sich selbst ist, dann wisse, dass sie ihren Untergang vervollkommnet hat. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Wenn du eine Person siehst, die stolz auf ihr Wissen ist, und sagt, ich habe so viel Wissen, mashallah, ich weiß dies und das, ich habe das studiert, das gemacht, und auf sich selbst schaut, dann wisse, dass sie ihren Untergang vervollkommnet hat. Subhanallah. Abdulaziz ibn Abi Rawad, rahimullah, sagte, wenn wir uns an den Zustand des Salaf mit uns vergleichen, dann werden alle von uns bloßgestellt. Und das ist wahrhaft. Ja, wenn wir sehen, wie die rechtschaffenen Vorfahren von uns gelebt haben, ja, die Gelehrten, die vor uns gekommen sind, selbst die Gelehrten unserer Zeit, wenn wir diese mit uns vergleichen, ja, dann schämen wir uns und würden unseren Kopf lieber in den Sand stecken. Eine weitere Eigenschaft des Salaf war, sich vorbereiten auf das Gebet. Manch einer von ihnen mehrte seine Furcht vor Allah, das Fühlen seiner Erbarmheit beim Hören des Adhan. Und wenn die Worte eilt zum Gebet ausgesprochen würden, erreichte dieses Gefühl ein Ausmaß, als würden sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Ja? Sie haben sich so vorbereitet, subhanahu al-Malik. Ali ibn Abi Talib, als sie zum Gebet aufstanden, da wurde immer bleich. Und eines Mal, sie fragte, warum wirst du eigentlich immer bleich? Ja? Und er sagte, wie kann ich nicht bleich werden? Wisst ihr denn nicht, vor wem ich stehe? Subhanallah. In einem Hadith heißt es, 5 Gebete hat Allah seinem Diener vorgeschrieben. Wer sie ausführt, dabei weder eines davon auslässt, noch ihre Rechte untergräbt, der hat von Allah ein Versprechen, dass er ihn ins Paradies einlassen wird. Dass er ihn ins Paradies einlassen wird. Also wer 5-mal täglich betet, ja, richtig betet, aufrichtig betet, der hat ein Versprechen bei Allah, einen Vertrag bei Allah, dass er ins Paradies kommt. Hasan al-Basri sah einst einen Mann beten, während er mit seinem Bart spielte. Er hörte ihn in der Niederwerfung sagen, O Allah, verheirate mich im Paradies mit seinen Frauen, so dass es eine Süße für meine Augen sein wird. Al-Hasan sagte zu ihm, O du Sohn, so, ich habe noch nie jemanden um die Hand einer Dame des Paradieses anhalten sehen, mit weniger Schamhaftigkeit als du. Du bittest Allah, den Allerhöchsten, um ein Paradiesmädchen, während du spielst? Subhanallah. Subhanallah. Das ist heutzutage, Subhanallah, liebe Geschwister, heutzutage ist das wirklich so. Wir stehen im Gebet, der eine funkelt hier, der eine wackelt da, der eine, kein Schamhaftigkeit. Wir wissen nicht, vor wem wir stehen. Ja? Würden wir zum Vorstellungsgespräch gehen, werden wir zur Arbeit gehen, dann würden wir uns immer benehmen, keine Faxen machen, nicht irgendwie rumspielen. Aber wenn wir vor Allah stehen, egal, Allah ist Ghafur Rahim, Allah vergibt, verzeiht, egal, ich mache einfach meine Pflicht und so läuft es nicht. Ja? Guck mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, du bittest Allah, den Allerhöchsten, um ein Paradiesmädchen, während du spielst. Und der Mann hat mit seinem Bart so rumgespielt. Subhanal Malik. Subhanal Malik. Es ist so wichtig, demütig zu sein, liebe Geschwister. Die letzte Eigenschaft für heute und als abschließend für diese Unterrichtsreihe, die wir Alhamdulillah beenden heute, ist die Eigenschaft, vorsichtig zu sein mit seinem Handel. Vorsichtig sein mit dem Handeln. Zu kaufen, zu verkaufen. Außer sie kannten die Regeln bezüglich des Handels. Sie taten dies, weil sie der Ansicht waren, dass man sich nicht mit dem Handel beschäftigen sollte, wodurch man die Taten des Jenseits vernachlässigt. Denn dies galt als ein Unglück dieser Welt, wie auch in der nächsten, wie es jede Sache war, die einem Allah abhält. Also, die waren so, sie sahen es nicht als gut ein, sich mit Handel zu beschäftigen, wenn der Handel dich vom Jenseits abhält, außer wenn es eine Notwendigkeit ist, dass du deine Familie ernähren musst und so weiter. Imam Malik, rahimullah, befahl den Führern, die Händel zu versammeln, so dass er sie sehen konnte. Wenn er jemanden fand, der die Regel bezüglich Handel oder dessen, was verboten oder erlaubt war, nicht verstanden hatte, hielt er ihn vom Markt ab und sagte zu ihm, lerne die Regeln bezüglich Kauf und Verkauf, dann kannst du zum Markt zurückkehren. Denn der, der kein tiefes Wissen hat, verzehrt nur Arriba, Wucher, absichtlich oder sogar unabsichtlich. Und diese Sachen sind sehr wichtig. Ja? Sie achteten darauf, wie sie handelten, mit wem sie handelten, von wem sie nahmen, an wen sie gaben. Diese Sachen, dieses Wissen über Handel hatten sie sich angeeignet. Und subhanallah, ein Zeichen des jüngsten Tages ist, dass du keinem muslimischen Händler mehr trauen kannst. Ja, subhanallah. Und einer von den Tabi'in oder Adba Tabi'in, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, er hat gesagt, ja, wir sind heute in einer Zeit, in der ich nicht mehr mit jedem Handel mache. Ich frage ihn und ich suche meine Leute aus. Subhanallah. Ja, und das haben die damals gesagt. Was sagen wir heute? Vor 1000 Jahren. Was sagen wir heute, Subhanal Malik? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diese Eigenschaften des Salaf als ein Vorbild zu sehen, als eine Möglichkeit zu sehen, um uns zu verbessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, uns verzeihen und uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen durch diese Unterrichte, durch diese Eigenschaften. Und wer nicht alles mitgehört hat, kann sich das alles auf der Seite hasanat.net nochmal anhören, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.